Der Visionär. Wir tragen die Fackel durch die Dunkelheit. Wir begrüßen unsere Zuhörer der völkischen Schulung. Denn wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Das Erste Deutsche Reich bis zum Westfälischen Frieden, Teil 1. Der Verfall des Frankenreiches. Das Großgermanische Reich Karls des Großen hatte nicht lange Bestand. Es wurde 843 im Vertrage zu Wirzen, Verdun, geteilt in ein Ostreich, ein Westreich und ein Südreich, zu dem das Zwischenreich Lothringen gehörte. Das ist das Gebiet zwischen Schelde und Maas im Westen und dem Rhein im Osten. Im Vertrage zu Meersen 870 wurde das Zwischenreich zwischen dem Ostreich und dem Westreich geteilt. Aus dem Ostreich wurde Deutschland, aus dem Westreich Frankreich, aus dem Südreich Italien. Um das Zwischenreich ist es zwischen Deutschland und Frankreich zu ständigen Streitigkeiten gekommen, die bis heute dauern. In Deutschland entwickelten sich aus den germanischen Volksstämmen die Herzogtümer der Sachsen, Franken, Lothringen, Schwaben und Bayern. An ihrer Spitze standen selbstständige Herzöge. Sie sorgten nur für ihr eigenes Land und kümmerten sich nicht um das Schicksal des Reiches. König Heinrich I., 919 bis 936, der Reichsgründer. König Konrads Tod. Es war an einem kalten Wintertag des Jahres 918. Der Dezembersturm heulte um den alten Königshof zu Limburg und riss die letzten morschen Äste von den Bäumen. In der Burg herrschte eine gedrückte Stimmung, denn der König Konrad lag im Sterben. Um den todkranken König standen einige seiner Getreuen, die sorgenvoll auf ihren Herrscher schauten. »Es sind bitterböse Zeiten«, fing der eine an zu flüstern. »Das Deutsche Reich ist zerrissen und seine Kraft zersplittert. Kein Herzog will dem anderen helfen.« »Nicht einmal dem König gehorchen sie«, fuhr ein anderer leise fort. »Der Herzog von Lothringen hat sich vom Reiche losgelöst und will sich Frankreich anschließen. Der Bayernherzog ist abgefallen und der Sachsenherzog ist unserem Herrn auch feindlich gesonnen. Wenn diese Uneinigkeit endlich einmal aufhörte, könnten wir das mächtigste Volk in der Welt sein.« Da regte sich der Kranke und die Männer schwiegen. Als der König wieder einschlief, begann ein Graf mit gedämpfter Stimme. »Alle Völker an unseren Grenzen wissen, dass die fünf Herzöge uneinig sind und niemals gemeinsam die Feinde des Reiches von seinen Grenzen fernhalten. Im Norden plündern die Normannen. Die Wenden kommen über die Elbe und die Saale und rauben das Land aus. Jahr um Jahr aber brechen die Ungarn in die östlichen und südlichen Teile des Reiches ein. Was sie an Menschen und Tier vorfinden, ist ihre Beute. Und die Bauerngehöfte liegen nach ihrem Vorzug in Schutt und Asche.« Mit einem Blick auf den König fuhr der Graubart fort. »Das Schlimmste aber ist, dass unser König stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen. Wir brauchen einen Mann an der Spitze, der wieder Ordnung schaffen und mit starker Hand regieren kann, damit die fremden Völker keinen Grenzeinfall mehr wagen und unser Volk wieder achten.« Sie schwiegen bedrückt. Nur der Sturm heulte draußen nach wie vor. Da erwachte der König, richtete sich mühsam in seinen Kissen auf und winkte seinen Bruder Eberhard zu sich. »Bruder«, begann der König, »ich werde bald sterben. Ich weiß, wie es im Reich aussieht und dass ich zu schwach war, die eigenwilligen Herzöge zu bändigen. Der Einzige, der Deutschland wieder mächtig machen kann, ist Herzog Heinrich von Sachsen. Wenn ich gestorben bin, überbringe du ihm Königsmantel und Königsschwert und die Krone und sage ihm, nach dem Willen des toten Königs sollst du als der Stärkste die Krone des Reiches tragen.« Der König bemerkte wohl die Verwunderung seiner Getreuen, deren größter Feind der Sachsenherzog stets gewesen war, aber er bat sie, »haltet dem neuen König aus dem Sachsenstamm die Treue, ich habe den richtigen Mann gewählt.« Die Königswahl zu Fritzlar. Als König Konrad begraben war, nahm sein Bruder die königlichen Abzeichen und ritt mit einigen Begleitern in das Sachsenland. Herzog Heinrich weilte gerade auf seinem Stammgut und als Herzog Eberhard und sein Gefolge dort von ihren Pferden sprangen, trat Heinrich mit höflichem Gruß auf die Ankömmlinge zu. Beim Ritt durch das sächsische Herzogtum hatten die Franken überall die schmucken Gehöfte und die großen blonden Bauern bewundert. Nun standen sie dem Sachsenführer gegenüber und begriffen, warum König Konrad ihn mit der Krone bedacht hatte. »Was wollt ihr, Herren?« fragte Heinrich, neben den inzwischen seine stattliche Gemahlin Mathilde, eine Enkelin des Sachsenführers Widukind, getreten war. »König Konrad, mein Bruder ist tot«, erwiderte Eberhard. »Auf seinem Sterbebett hat er dich zu seinem Nachfolger bestimmt. Hier überbringe ich dir die deutsche Königskrone.« Herzog Heinrich war sehr erstaunt, denn damit hatte er gar nicht gerechnet. Als er aber im Geist das zerrissene und machtlose Reich vor sich sah, stand sein Wille fest, diesem Deutschland zu helfen. »Ich nehme die Königskrone an«, sagte er mit entschlossener Stimme. Jubelnde Heilrufe tönten ihm da aus dem Munde der kleinen Reiterschar entgegen. Einige Wochen später versammelten sich in Fritzlar viele Fürsten, Bischöfe und Krieger, die als Vertreter der Sachsen und Franken einmütig Herzog Heinrich von Sachsen zum König ausriefen. Nach der Wahl trat der Erzbischof von Mainz auf den neuen König zu. »Ich freue mich mit dem ganzen Volke, dass ihr an die Spitze des Reiches gekommen seid. Empfangt nun durch mich die Krone und die Salbung.« König Heinrich sah den hohen Geistlichen nachdenklich an und entgegnete, »Spart die Königskrone und die Salbung für einen würdigeren auf. Für mich ist diese Ehre zu groß.« Die Krieger aber wussten, dass ihr neuer König die Krone nicht der Kirche, sondern allein der Stimme seines Volkes verdanken wollte. Sie brachen in stürmische Heil- und Beifallsrufe aus. König Heinrich einigt die deutschen Stämme. Mit Herzog Eberhard von Franken verband den König Heinrich während seines ganzen Lebens eine treue Freundschaft. Nun galt es zunächst den Herzog von Schwaben, der dem König nicht wohlgesonnen war, in Güte zu gewinnen. Heinrich ritt mit seinen Kriegern zu ihm. »In Fritzlar haben mich die Sachsen und Franken zum König gewählt, aber du stehst noch fern«, begann der König. »Oft hast du es schon miterlebt, dass fremde Völker in dein Land und in andere Herzogtümer einfielen. Wenn alle fünf Herzöge zusammenhielten, könnten wir leicht die Feinde von den Grenzen vertreiben.« Doch der Schwabenherzog war misstrauisch. Er fürchtete, seine Macht und sein Herzogtum zu verlieren. Da versicherte ihm der König, »Du sollst in Schwaben Herzog bleiben und dein Land selbst regieren. Nur wenn Notzeiten hereinbrechen, wirst du mir mit deinen Kriegern zur Hilfe eilen. Wir müssen es endlich lernen, dass wir ein Volk sind und uns in der Not beizustehen haben.« Auf diese eindringlichen Worte hin gelobte der Schwabenherzog Heinrich I. die Treue. Im Jahre 921 gewann Heinrich auf die gleiche Weise den Herzog von Bayern. Auf seine Bitte gewährte ihm der König das Vorrecht, in Bayern selbst die Bischöfe ernennen zu dürfen. Nur einer, der Herzog von Lothringen, der auch zu Deutschland gehörte, stand jetzt noch abseits. Er hatte sich sogar mit dem französischen König verbündet. Gegen den Lothringer musste der König verschiedene Male zu Felde ziehen, bis er im Jahre 925 siegte und Lothringen in seine Gewalt bekam. Nachdem Heinrich I., später dem Herzog Giselbert, seine Tochter zur Frau gab, war die Westmark endgültig für das Deutsche Reich zurückgewonnen und die erste königliche Aufgabe gelöst. Das erste Reich der Deutschen war entstanden. König Heinrich macht das Reich wehrhaft. Im Hofe der Pfalz zu Werla am Nordharz wimmelte es von Kriegern. Die Tore waren fest verschlossen und die Wächter spähten aufmerksam gen Osten ins weite Land. Der König, der finster vor sich hinblickend am Fenster gestanden hatte, wandte sich nun an die ihn umgebenden Getreuen. »Seit Jahren können die Ungarn ungestraft unsere Lande plündern. Nach jedem Raubzug liegen die Dörfer in Schutt und Asche. Die Felder sind verwüstet, Vieh und Menschen misshandelt, erschlagen oder verschleppt. Ich wüsste das Land schon zu schützen, doch für die Ausführung meiner Pläne habe ich Zeit nötig.« Des Königs Rede wurde von einigen eintretenden sächsischen Kriegern unterbrochen. Sie führten einen der vornehmsten ungarischen Heerführer herein, den sie heute auf einem Erkundungsritt gefangen genommen hatten. Schwarzhaarig, klein und hässlich war er, aber ruhig und unerschrocken blickte er mit seinen dunklen Schlitzaugen den König an. Heinrich hieß ihn als Gast willkommen und behielt ihn als Geisel in seiner Pfalz. Einige Tage darauf kamen Unterhändler nach Werla, und boten dem König für die Freilassung ihres Führers Gold und Silber. Heinrich aber erwiderte: Euer Gold will ich nicht. Wenn ihr aber versprecht, 9 Jahre lang nicht in mein Land einzufallen, so könnt ihr euren Fürsten wieder mitnehmen. Während des Waffenstillstandes will ich euch außerdem Vieh, Tuch, Getreide und Gold als Tribut geben. Mit diesem Angebot des Königs erklärten sich die Gesandten einverstanden und kehrten in ihr Land zurück. Jetzt wandte sich Heinrich an seine Freunde. Er sprach von seinem Plan, den er in den nun folgenden 9 Jahren verwirklichen wollte, der Befestigung der Ostgrenze. Seht, fuhr Heinrich fort, als vor vielen Jahrhunderten unsere Vorväter in das Römische Reich einzufallen versuchten, ließ der Kaiser von Rom an der Grenze seines Reiches entlang befestigte Lager und Burgen bauen. Soldaten, Waffen und Lebensmittel waren darin untergebracht. In diesen Burgen fanden die flüchtenden Landbewohner bei Überfällen Schutz. Und vor mehr als 100 Jahren, als der Frankenkönig Karl gegen unsere Sachsen Krieg führte, retteten sich unsere Vorfahren mit Hab und Gut in die Volksburgen. Solche Burgen wollen wir an der Ostgrenze zum Schutz gegen die Ungarn anlegen. Das aber genügt nicht. Die Ungarn sind ein wildes Reitervolk. Auch wir müssen einen Reiter herhaben, um den Kampf gegen die Ungarn erfolgreich aufnehmen zu können. Überall an der Ostgrenze Sachsens und Thüringens, wo Furten durch die Flüsse führten oder sich wichtige Straßen kreuzten, regten sich bald fleißige Hände. Ein fester Platz mit starken, dicken Mauern und mächtigen Türmen entstand nach dem anderen. Von den Zinnen dieser Türme konnte gut auf die Angreifer heruntergeschossen werden. Vor den Mauern schachtelten die hörigen breite und tiefe Wassergräben aus. Wollten die Krieger aus der Burg heraus, so mussten sie über eine schwere Zugbrücke, die bei Gefahr hochgezogen wurde. Neben diesen Burgen wurden noch viele kleinere Fluchtburgen angelegt, alte Wehranlagen verstärkt, frühere Volksburgen instand gesetzt, Pfalzen, Bischofssitze und Klöster befestigt. Die adligen und reichen Bauern mussten ihre Höfe mit hohen Erdwällen umgeben lassen. Als die Burgen fertig waren, überbrachten Boten des Königs Befehle auf seine Güter. Jeder 9. Dienstmann hat mit seiner Familie und seinen Hörigen auf die Burg zu ziehen. Die anderen 8 werden die Burg dauernd mit Lebensmitteln versorgen. Anfangs fühlten sich die Burgmannschaften hinter den dicken Mauern nicht wohl, denn der Dienst war sehr streng und Waffenübungen, Wachdienst und Erkundigungsritte folgten ununterbrochen. Auf Anordnung des Königs fanden künftig alle Feierlichkeiten und Dings in den Burgen statt. Mit der Zeit siedelten sich auch Kaufleute und Handwerker an und Märkte wurden abgehalten. Im Laufe der Jahre bauten sich immer mehr Händler und Handwerker in und vor den Mauern der Burgen ihre Häuser. Auf diese Art entstanden die Städte Quedlinburg, Goslar, Nordhausen, Duderstadt, Merseburg, Saalfeld, Naumburg und viele andere. Wie stolz war König Heinrich, wenn er bei der Besichtigung der Burgen den Übungen der Reiterregimenter zusah. Nun ist mir nicht mehr bange, wenn die ungarischen Reiter kommen, versicherte er seinen Mannen. Weil König Heinrich das Reiterhandwerk schätzte und ehrte, stellten alle Stammesherzöge Reiterregimenter auf. Die Ritter wurden zum geachtetsten Stand in Deutschland. König Heinrich hält die Ostwacht. Im Herbst des Jahres 928 rief der König zum Kampfe gegen die Slawen auf. In diesem Kriege gegen die wendischen Völkerschaften wollte er sein neu aufgestelltes Reiterheer erproben. Die Kunde von dem Übergang der eisenstarrenden Königsreiter über die Elbe verbreitete sich schnell bei den Slawen. Überall, wo die Deutschen erschienen, wurden die wendischen Heveler geschlagen. Sie zogen sich deshalb in die Feste Brendanberg zurück, die von den Flussarmen der Havel, von Sümpfen, Seen und hohen Erdwällen umschlossen war. Der erste Angriff König Heinrichs auf die Wendenburg missglückte. Nun versuchte der Herrscher, die Stadt von allen Seiten einzuschließen. Wenn die Lebensmittel zu Ende gingen, musste sich Brendanberg ergeben. Aber König Heinrich sollte schneller ans Ziel kommen, als er gedacht hatte. Scharf pfiff plötzlich der Wind aus Osten und eines Morgens waren die Sümpfe und Seen mit einer dicken Eisschicht bedeckt. In warme Decken eingehüllt lagen die Sachsenkrieger um die Lagerfeuer. Da rüttelte der König eine Gruppe aus dem Schlaf auf, ließ von ihnen die anderen wecken und befahl in der Morgendämmerung den 2. Angriff auf Brendanberg. Auf knisterndem Eis drangen die Deutschen bis an die Festung vor. Im Sturmlauf nahmen sie die Welle, und als die Heveler aus tiefstem Schlaf erwachten, waren Heinrichs Krieger bereits in der Festung. Es entspann sich ein erbitterter Kampf. Ehe die Sonne aufging, befand sich die wichtigste Wendenburg im Besitz König Heinrichs, die er zur Schutz- und Grenzburg gegen die wendischen Völkerschaften bestimmte. Die Heveler unterwarfen sich dem deutschen König und zahlten ihm Tribut. König Heinrich ritt nach diesem Sieg in das Land der Sorben, die zwischen Saale und Elbe und in der Lausitz wohnten. In blutigen Kämpfen zwang er auch sie unter seine Herrschaft. Zum Schutze dieses neuen tributpflichtigen Wendenlandes legte König Heinrich die uneinnehmbare Burg Meißen auf einem 50 Meter hohen Felsen am Elbufer an, der von drei Seiten durch Wasserläufe geschützt war. Seit diesem Feldzuge im Frühjahr 929 gehörte das Land zwischen Saale und Elbe ununterbrochen zu Deutschland. Auch nach Böhmen, wo die slawischen Tschechen wohnten, zog König Heinrich, dem Herzog Arnulf von Bayern, mit seinem Heerbann zu Hilfe gekommen war. Der tschechische König ließ es nicht zum Kampfe kommen. Er wurde Heinrichs Lehnsmann und zahlte Tribut. Böhmen war dadurch wieder dem Reich angegliedert. Nachdem die Wenden in der Schlacht bei Lenzen endgültig niedergeschlagen waren, setzte König Heinrich in allen Gauen zwischen Oder und Elbe deutsche Edelinge und Grafen als Beamte ein. Die Elblinie war gesichert und Deutschlands Vorherrschaft bis zur Oder ausgedehnt. Das neue Heer hatte seine Feuerprobe bestanden. Den Entscheidungskampf mit den Ungarn brauchte Heinrich nicht mehr zu fürchten. Die Ungarnschlacht bei Riade. Der neunjährige Waffenstillstand mit den Ungarn war abgelaufen. Als die ungarische Gesandtschaft kam, um abermals den Tribut abzuholen, verweigerte ihn König Heinrich. Die Ungarn versuchten sich zu rächen, indem sie mit einem gewaltigen Reiterheere in Thüringen einbrachen. Der König der Deutschen hatte inzwischen seine sächsischen und thüringischen Truppen, zu denen noch Hilfsvölker aus Bayern und Schwaben gestoßen waren, bei Riade in der Nähe von Merseburg gesammelt. Hier griff eine thüringische Schar von leicht bewaffneten mit nur wenigen Reitern die Ungarn an. Aber wie der König angeordnet hatte, wichen die deutschen Fußtruppen und die wenigen Berittenen beim ersten feindlichen Pfeilhagel zurück. Das ermutigte die Ungarn, aber schon brauste es hinter einem Höhenzug hervor. Wie ein eiserner Block sprengten die schwer gepanzerten deutschen Reiter von ihrem König geführt heran. Neben ihm flatterte das Banner des Reiches mit dem Bilde des heiligen Michael. Nach kurzem heftigen Kampf wandten sich die Ungarn besiegt und geschlagen zur Flucht. Diese bedeutungsvolle Schlacht fand am 15. März 933 statt. In den 17 Jahren seiner Regierungszeit hatte König Heinrich den Ostraum für unser deutsches Volk zurückerobert und die Ungarngefahr beseitigt. Seine Lebensaufgabe war erfüllt. Als er 60 Jahre alt war, bestimmte er seinen Sohn Otto zum Nachfolger. Auf seiner Lieblingsburg Memleben, nahe bei Riade, wo Heinrich der Deutsche seinen großen Sieg über die wilden Ungarnreiter errungen hatte, starb der erste deutsche König am Morgen des 2. Juli 936. Seinem Wunsche entsprechend wurde er in der Schlosskirche zu Quedlinburg beigesetzt. Das erste deutsche Reich bis zum Westfälischen Frieden, Teil 2. Kaiser Otto der Große, 936 bis 973. Die Krönung Ottos des Ersten zum König, 936. In den Straßen der Stadt Aachen wimmelte es von frohen und festlich gekleideten Menschen. Die Häuser waren geschmückt und bunte Fahnen wehten im Winde. Heinrichs erster Sohn sollte heute zum deutschen König gekrönt werden. Kirchenglocken und Fanfarenklänge verkündeten den Beginn der Krönungsfeier. In der Säulenhalle, die die Pfalzkreis des Großen mit der Kirche verband, hatten sich die weltlichen Fürsten aus allen deutschen Gauen versammelt. Umbraust von den Heil- und Jubelrufen der Herzöge, Grafen und Edelinge und der vornehmsten Lehnsleute ging der Herzog Otto von Sachsen mit seinem Gefolge feierlichen Schrittes zum Marmorthron, auf dem schon der Frankenkaiser Karl gesessen hatte. Hier hoben die mächtigsten des Reiches den jungen Sachsenherzog auf den Thron. Nacheinander trat nun jeder einzelne Mann im Saal heran legte seine Hände zwischen die des Königs und sprach als Eid: Ich gelobe dir, König Otto, ewige Treue und Hilfe gegen alle deine Feinde. Nach dieser feierlichen Handlung begab sich der neu gewählte König mit sämtlichen Fürsten und Beamten in die Kirche, wo ihn der oberste deutsche Bischof, Erzbischof Hildibert von Mainz, mit der Geistlichkeit und vielem Volk erwartete. Der Kirchenfürst ging dem König bis an die Tür entgegen, und während er in der rechten Hand den Krummstab hielt, fasste er mit seiner linken die rechte Hand des Königs und führte ihn so in die Mitte der Kirche. Atemlos hatte das Volk dem Einzug zugeschaut. Da wandte sich der hohe Geistliche an die Menge. Seht, hier steht König Otto. Gott hat ihn zum Herrscher erkoren, und sein großer Vater bestimmte ihn noch vor seinem Tode zu seinem Nachfolger. Draußen in der Säulenhalle haben ihn alle Fürsten zum König gewählt. Wenn euch die Wahl gefällt, so erhebt als Zeichen der Zustimmung eure rechte Hand zum Himmel. Kaum hatte der Erzbischof geendet, da scholl dem König von allen Seiten abermals nicht enden wollender Jubel entgegen. Sodann führte Hildibert von Mainz den Herrscher, der das eng anliegende fränkische Gewand trug, an den Altar, auf dem die königlichen Abzeichen lagen. Der Erzbischof ergriff das Reichsschwert mit dem Wehrgehenk und sprach zum König: Nimm dieses Schwert und vernichte damit die Feinde Christi, alle Heiden und schlechten Christen. Dann nahm er den Königsmantel mit den goldenen Spangen, bekleidete den König damit und sagte: Dieses Gewand, das bis auf die Erde herabwallt, soll dich immer von Neuem daran erinnern, dich mit aller Kraft und Wärme für den Christenglauben und die Erhaltung des Friedens einzusetzen. Hierauf reichte Erzbischof Hildibert dem neuen Herrscher das Zepter mit den Worten: Dieser Herrscherstab sei dir das Zeichen dafür, dass du das Recht hast, ungehorsame Untertanen väterlich zu strafen und dass du gleichzeitig die Verpflichtung übernimmst, deine Hand voller Barmherzigkeit und schützend über alle Geistlichen, Witwen und Waisen zu halten. Inzwischen war auch Erzbischof Winfried von Köln an den Altar getreten. Beide Erzbischöfe salbten König Otto. Sie setzten ihm die Krone aufs Haupt und führten ihn zu dem erhöhten Thron, der zwischen zwei wunderbaren Marmorsäulen stand. Als die Geistlichkeit das Messopfer dargebracht hatte, war auch die kirchliche Krönungsfeier zu Ende und König Otto kehrte in die Pfalz zurück. Das Krönungsmahl nahm der Herrscher mit allen weltlichen und geistlichen Fürsten ein. Die vier Herzöge des Reiches warteten an der Königstafel auf. Giselbert, der Herzog von Lothringen, war der Kämmerer Eberhard von Franken der Truchsess, der Schwabenherzog Hermann stand den Mundschenken vor und Arnulf von Bayern war der Marschall. Bis in die späte Nacht hinein wurde geschmaust und getrunken und ganz Aachen feierte mit. Überall herrschte frohes Leben und Treiben. Am anderen Tage verteilte der König wertvolle Geschenke an viele Fürsten und Lehnsmänner und kehrte dann in sein sächsisches Herzogtum zurück. Während seiner Abwesenheit hatte es Siegfried, der Schwager seines Vaters, verwaltet und gegen den Einfall von Feinden geschützt. König Ottos Kampf gegen die Herzöge. Herzog Arnulf von Bayern war gestorben und sein Sohn Eberhard weigerte sich, Otto den Lehnseid zu leisten. Nun wollte ihn der König mit seiner Heeresmacht dazu zwingen, aber während er noch auf dem Feldzug in Bayern weilte, erreichte ihn die Nachricht, dass sein Stiefbruder Tankmar eine Verschwörung gegen ihn angezettelt hatte. Wir müssen sofort ins Sachsenland zurück, erklärte der König seinen Gefährten. Tankmar kann es nicht verschmerzen, dass er auf den Thron verzichten musste. Der herrische und ehrgeizige Frankenherzog Eberhard, der sich meiner Königsgewalt nicht fügen will, hat sich ihm als Bundesgenosse angeschlossen. Schon hält Eberhard meinen jüngeren Bruder Heinrich auf seiner Burg in Fritzlar gefangen und Tankmar steht mit seinem Kriegsvolk an der Diemel. Tankmar war aufs Höchste bestürzt, als sein Bruder eines Tages mit seinen Vasallen an der Diemel stand. Er wagte keinen offenen Kampf, zog sich in die Eresburg zurück und wurde bei einem Ausfall aus dieser Feste getötet. Als Herzog Eberhard dies erfuhr, glaubte er nicht mehr an einen Sieg. Er suchte seinen Gefangenen des Königs Bruder Heinrich auf und flehte ihn an: Vergiss, dass ich dich gefangen hielt. Bitte für mich bei deinem königlichen Bruder um eine Begnadigung. Heinrich von Sachsen sah dem Sprecher prüfend in die Augen, als er antwortete: Tankmar und du, ihr hättet klüger getan, mich als euren Bundesgenossen zu gewinnen. Sieh, als ich noch jünger war, hoffte ich einmal König zu werden, denn ich wurde als Königssohn geboren, während mein Vater bei Ottos Geburt nur Herzog von Sachsen war. Nur mit grollendem Herzen habe ich bisher den Befehlen meines Bruders gehorcht. Viele im Lande sind mit dem König unzufrieden, weil er uns Fürsten nicht als gleichberechtigte Volksherzöge, sondern als seine Untertanen behandelt. Du sollst König sein, rief Eberhard von Franken aus. Sorge dafür, dass ich mein Herzogtum behalte, dann will ich dir mit meiner ganzen Heeresmacht im Kampfe um die Krone beistehen. Die beiden gelobten sich Treue und Verschwiegenheit und besprachen die Einzelheiten ihres hochverräterischen Planes. Heinrich gelang es wirklich, den Zorn des Königs zu besänftigen. Eberhard wurde für einen Monat auf die Burg Hildesheim verbannt. Nach Verbüßung der Strafe erhielt er sein Herzogtum vom König Otto zurück. Im Jahre 939 brach ein neuer Aufstand gegen König Otto aus. Herzog Heinrich hatte sich mit dem lothringischen Herzog Giselbert verbündet. Trotz ihrer großen Übermacht wurden die Rebellen von Ottos Heer bei Xanten geschlagen. Heinrich eilte auf dem schnellsten Wege in sein Herzogtum zurück und verschanzte sich in Merseburg. Vergeblich versuchte das königliche Heer, die Stadt zu erobern. Schließlich sah sich der deutsche König genötigt, seinem Bruder Waffenstillstand und freien Abzug zu gewähren, um in den Besitz der starken Feste zu gelangen. Herzog Heinrich aber verbündete sich abermals mit dem Herzog von Lothringen, der inzwischen Lehnsmann des französischen König Ludwigs des Vierten geworden war. Auf die Seite dieser beiden Aufrührer trat nun auch Eberhard von Franken und später sogar der Erzbischof Friedrich von Mainz. Die vereinigten Heere verwüsteten die oberen Rheingebiete mit Mord und Brand. König Otto zog ihnen nach und belagerte die Burg Breisach. Zwar gelang es den Herzögen aus Breisach zu entkommen, als sie aber eines Tages fröhlich beim Mahle saßen, ereilte sie ihr Geschick. Die beiden königstreuen fränkischen Grafen Udo und Konrad überfielen sie mit einer Anzahl Bewaffneter. Nach einem kurzen, verzweifelten Kampf musste Eberhard von Franken sein Leben lassen. Giselbert entkam und flüchtete an den Rhein. Als er schwimmend das andere Ufer erreichen wollte, ertrank er vor den Augen seiner Verfolger. Nach diesem Ereignis sah Heinrich von Sachsen ein, dass sein Bruder Otto Sieger bleiben würde. In der Pfalz zu Attigny bat er den König flehentlich um Vergebung, der ihm den Treuebruch noch einmal verzieh. Mit der Unterwerfung Heinrichs war der deutsche Bruderkrieg endgültig beendet. Nun begann Otto, seine Königsmacht weiter auszubauen. An die Spitze aller Herzogtümer stellte er im Laufe der Zeit nur Mitglieder seiner Familie. 944 wurde Konrad der Rote, dem Otto im Jahre 947 seine Tochter Liutgard zur Gemahlin gab, zum Herzog der Lothringer ernannt. 947 verlieh der König seinem Bruder Heinrich Bayern. Schwaben erhielt 2 Jahre später Ottos Sohn Ludolf. Das Herzogtum Franken wurde sogar aufgeteilt. All diesen Herzögen nahm der König viel von ihrer früheren Macht. Hohe Geistliche setzte nur er noch ein. Ebenso ernannte Otto die Grafen in allen Herzogtümern. In die Regierung des Reiches durften sich die Stammesherzöge nicht einmischen. König Otto führte die Regierung allein. Er setzte Pfalzgrafen als Beamte ein, die die Arbeit der Großen des Reiches prüften und ihrem König darüber berichteten. Viele Jahre fügten sich die Herzöge ihrem König. Nur im Jahre 953 versuchten Ludolf und Konrad noch einmal einen Aufstand, der aber wieder niedergeschlagen wurde. Da sah der König ein, dass er sich auf die Herzöge nicht verlassen konnte. Sie dachten immer wieder daran, ihre eigene Macht zu stärken und vergaßen darüber ganz das Reich. Als er sich eines Tages mit seinem Bruder Brun darüber unterhielt, sprach er: »Ich will es von jetzt ab mit den Geistlichen versuchen.« Die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier sollen geistliche Fürsten werden. Sie bekommen das Marktrecht, dürfen Zölle erheben und Münzen prägen. Jedes Lehen, das ich einem geistlichen Fürsten gebe, fällt nach dessen Tode wieder an mich zurück. Du wirst Erzbischof von Köln und verwaltest gleichzeitig Lothringen, das der König von Frankreich so gerne haben möchte. Und welche Aufgaben haben die geistlichen Fürsten zu erfüllen? Fragte Brun. Die geistlichen Fürsten, in deren Gebiet ich gerade weile, entgegnete der König, müssen für die Verpflegung meines Hoflagers sorgen und, wenn ein Krieg ausbricht, mit ihren Lehnsleuten mit in den Kampf ziehen. Tüchtige Geistliche werde ich sogar zu Heerführern machen. Da sie die lateinische Sprache beherrschen, werde ich sie als Gesandte zu ausländischen Königen und Fürsten schicken. Viele werden auch Beamte an meinem Hof sein. Es sind alles ehrenvolle Aufgaben, die ich den Geistlichen zugedacht habe. Aber ich verlange, dass sie sich immer als Deutsche fühlen und in mir allein ihren Herrscher sehen. Ich verstehe dich, Bruder, antwortete Brun. Du willst das Reich mit Hilfe der klugen Geistlichen fester bauen. Otto wird Kaiser. Die Bischöfe unterstanden nicht nur dem König, sondern auch dem Papst. Otto wollte sich deshalb auch zum Herrn über den Papst machen. Dazu aber musste er wieder der Herrscher über Italien werden. In Oberitalien war es zwischen den verschiedenen Parteien zu Kämpfen gekommen. Otto wurde zu Hilfe gerufen. Er heiratete die Erbin von Oberitalien und wurde König der Lombardei. Dann zog er auf einen Hilferuf des Papstes nach Rom und ließ sich dort zum Kaiser krönen, 962. Aus dem Deutschen Volksreich wurde das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Die deutschen Könige führten seit dieser Zeit den Titel Kaiser. Der Papst war dem Kaiser unterstellt. Ottos Reich erstreckte sich von Rom bis zur Nordsee. Die Sicherung der Ostgrenze. Der Sieg über die Ungarn. Otto beendete den Ungarnkampf durch die Schlacht auf dem Lachfelde 955. Im Sommer 955 brachen die Ungarn noch einmal in gewaltigen Scharen in Bayern ein. Wohin der Zug kam, gingen die Dörfer in Flammen auf und die Felder wurden verwüstet. Nun stand das Ungarnheer vor Augsburg, das von dem treuen und tapferen Bischof Ulrich regiert wurde. Den Kampf auf offenem Felde hatte der Bischof seiner kleinen Schar verboten, dafür aber den Bürgern Augsburgs befohlen, die Bollwerke, die Wälle, die Mauern und die Tore zu verstärken. Nur mit einer Stola angetan, Schild, Helm und Panzer hatte er zu Hause gelassen, begab er sich mit seinen Kriegern vor das östliche Stadttor. Unaufhörlich feuerte er seine Mannen an, die mit der größten Tapferkeit stritten. Mitten in dem heftigsten Schlachtengewühl brachen die Ungarn plötzlich den Kampf ab und zogen sich zurück. Ihr tapferster Anführer war erschlagen worden. Am anderen Morgen wiederholten die Ungarn ihren Angriff, aber nach kurzer Zeit rückten sie abermals ab und verließen das Schlachtfeld. Der Ungarnführer hatte die Nachricht erhalten, dass König Otto in Eilmärschen herannahte, um Augsburg zu retten. In der Nähe der Stadt schlug der König sein Lager auf. Hier stieß der Heerbann der Franken und Bayern zu ihm. Auch der Herzog Konrad von Lothringen rückte mit einer starken Kriegsmacht ins Lager. Kaum war am anderen Morgen die Sonne aufgegangen, da zog das deutsche Reichsheer mit wehenden Fahnen in 8 großen Abteilungen den Feinden entgegen. Obwohl die Ungarn die Deutschen unerwartet im Rücken angriffen, erlitten sie eine schmächliche Niederlage. Allen voran stürzte sich der König auf die Angreifer. Gewaltig hieb er um sich und seine Kampfgefährten folgten seinem Beispiel. Nur wenige Ungarn entkamen in ihre Heimat. Leider verlor das deutsche Heer in diesem Vernichtungskampf auch einen seiner besten Anführer, den Herzog Konrad. Auf Befehl des Königs wurde sein Leichnam später in Worms feierlich bestattet. Nach dieser Schlacht vom 10. August 955 fielen die Ungarn nie wieder in Deutschland ein. König Otto kehrte unter dem Jubel des Volkes in sein Sachsenland zurück und wurde von allen ehrlichen Deutschen Vater des Vaterlandes genannt. Als Schutz gegen die Ungarn errichtete er die Ostmark wieder. Der Kampf gegen die Slawen. Den Kampf gegen die Slawen führte er weiter und sicherte die Elbgrenze durch Anlegen von Grenzmarken. Dort setzte er Markgrafen ein, Gero an der Mittelelbe im Gebiet um Meißen, Hermann Billung an der Unterelbe. Beide dehnten ihre Macht bis zur Oder aus. Otto stellte Polen unter deutsche Lehnshoheit. Magdeburg wurde Erzbistum. Von hier aus breiteten sich die deutsche Sprache, deutsches Recht, deutsche Kultur weit nach Osten hin über die Oder aus. Auf dem letzten Reichstage Ottos in Quedlinburg erschienen Gesandte von Dänemark, Polen, Böhmen und Ungarn und brachten Tribut und Geschenke. Frankreich, England, Italien und Ostrom sandten Vertreter. Otto war der mächtigste Herrscher Europas. Nach einer an erfolgenreichen Regierung starb er 973 und wurde im Dom zu Magdeburg beigesetzt. Verluste an der Ostgrenze. Ottos Sohn Otto II. Versuchte seine Herrschaft auch über Süditalien auszudehnen. Er und sein Nachfolger Otto III. Hielten sich vorwiegend in Italien auf und wollten Rom zum Mittelpunkt ihres Reiches machen. In Deutschland kam es häufig zu Aufständen der Fürsten gegen die Kaiser, wodurch die Macht des Reiches geschwächt wurde. Otto II. Trennte die Ostmark vom Herzogtum Bayern und gab sie dem Fürstengeschlecht der Babenberger. Dies war der Anfang einer Entwicklung, die später zum Staate der Habsburger Österreich führte. Um die Gebiete östlich der Elbe kümmerten sich Ottos Nachfolger wenig. Sie verloren das mühsam erkämpfte Land zwischen Elbe und Oder wieder an die Slawen. Den Polen gab Otto III. In dem neu gegründeten Erzbistum Gnesen einen nationalen Mittelpunkt. Dadurch hörte der für die Ausbreitung des Deutschtums im Gebiet östlich der Oder so wichtige Einfluss Magdeburgs langsam auf. Polen machte sich vom Reiche unabhängig, Ungarn desgleichen. Das Erste Deutsche Reich bis zum Westfälischen Frieden, Teil 3. Die Kämpfe zwischen Kaiser und Papst. Papst Gregor der Siebte. Von Otto dem Großen ab waren die Kaiser die Herren über die Kirche. Sie setzten die Bischöfe ein und hatten entscheidenden Einfluss bei der Wahl der Päpste. Im 11. Jahrhundert wurde Gregor der Siebte Papst. Er steckte sich das Ziel, die Macht des Kaisers zu brechen und den Staat unter die Herrschaft der Kirche zu zwingen. Das Papsttum sollte die Weltherrschaft erlangen. Er stellte folgende Forderungen auf. Erstens, der Papst wird von den Bischöfen in Rom, den Kardinälen, gewählt. Der Kaiser hat keine Entscheidung bei der Ernennung der Päpste. Zweitens, alle Geistlichen müssen unverheiratet bleiben und sollen in erster Linie dem Papst gehorchen. Drittens, die Bischöfe erhalten ihr Amt nur vom Papst. Mit diesen Forderungen rüttelte der Papst an den Grundlagen der Kaisermacht. Die geistlichen Fürsten beherrschten fast die Hälfte des deutschen Landes und waren dem Kaiser zur Heeresfolge verpflichtet. Ohne sie war der Kaiser fast machtlos. Darum entbrannte ein heftiger Kampf zwischen Kaiser und Papst, der jahrhundertelang die Geschicke des deutschen Volkes stark beeinflusst hat. Kaiser Heinrich IV. König Heinrich IV. Trat den Machtgelüsten Gregor scharf entgegen. Die deutschen Bischöfe standen ihm bei und erklärten Gregor für abgesetzt. Darauf wurde der König vom Papst in den Bann getan. Gregor sagte, kein deutscher Fürst und kein Untertan brauche dem mit dem Bannfluch belegten König zu gehorchen. Einige deutsche Herzöge benutzten diese Gelegenheit, sich gegen Heinrich zu erheben. Sie riefen sogar den Papst als Schiedsrichter zwischen König und Fürsten an und verlangten, dass sich der König vom Banne befreie. Heinrich ging 1077 nach Canossa in Oberitalien und veranlasste Gregor, den Bannfluch aufzuheben. Der Gang nach Canossa. Krachend fiel am 28. Januar des Jahres 1077 die schwere Tür der Burg Canossa hinter dem deutschen König Heinrich IV. Ins Schloss. Hastig warf er das raue Büßergewand ab, legte die Ritterrüstung an und gürtete sich das Schwert um. Dann ritt er nach Norden. In einem kleinen Orte machte er endlich Halt, um dort die Nacht zu verbringen. Aber lange hielt es der König nicht in den dumpfen Räumen des Wirtshauses aus. Ihm war zumute, als brächen die Mauern über ihm zusammen. Der Herrscher befahl, sein Ross zu satteln. Mutterseelenallein ritt er hinaus in den sinkenden Tag. In dichten Wolken wirbelte der Schnee herab. Nach einer Stunde planlosen Rittes sah der König in der Ferne Feuerschein. Er hielt darauf zu und fand ein armseliges Gehöft. Ein Greis öffnete ihm die Tür. Gedankenlos fragte Heinrich nach dem Rückweg. Erstaunt starrte der Alte den Besuch an, der hier mitten im italienischen Lande Deutsch sprach. Ein Ritter aus Deutschland? Ich war Krieger im Heere König Heinrichs III. Vor 20 Jahren blieb ich in diesem Lande zurück. Seitdem hause ich hier allein mit meinen Ziegen und Hühnern. Erzählt von Deutschland her, tretet ein. Bald saß der König auf der Holzbank in der verräucherten Stube neben dem offenen Herde und wärmte seine starren Glieder an den prasselnden Flammen. Der Greis stellte einen Krug feurigen dunklen Weins vor den Gast auf den derben Tisch. »Es sind böse Zeiten im Deutschen Reich«, begann der König nach langem Schweigen. »Niemand will gehorchen. Als König Heinrich mit 16 Jahren an die Regierung kam, hatten sich die Fürsten und Bischöfe angewöhnt, zu tun, was sie wollten. Jeder nahm an Schlössern, Burgen, Land, Reichsgütern und königlichen Rechten so viel, wie er bekommen konnte. Die Großen und Mächtigsten streckten die Raubkrallen am weitesten aus und wirtschafteten am meisten in die eigene Tasche. Aber der junge König schuf rücksichtslos Ordnung. Da gleicht er seinem Vater, meinem verstorbenen Herrn, unterbrach ihn begeistert der Bauer, dem mussten die Fürsten ohne Widerspruch gehorchen. Aber sein Sohn hatte es schwerer, fuhr der Unbekannte seufzend fort, denn zu den Feinden im Reich erwuchs ihm in Italien noch ein ganz gefährlicherer Gegner. In Rom kam durch eine faule Wahl der Papst Gregor VII. Auf den Thron. Der behauptete, der Papst ist der Stellvertreter Gottes auf Erden. So wie Gott über der Welt steht, so bekommt der König seine Macht vom Papst. Er kann Könige absetzen und Untertanen von der Treue gegen Fürsten entbinden, die sich den Geboten des Papstes nicht fügen wollen. Alle Königreiche der Welt sind Eigentum oder doch Lehen der römischen Kirche. Der Hirt warf wütend einen Holzscheit in die Glut. Seine blauen Augen funkelten. So eine Dreistigkeit. Der Papst soll sich um die Kirche kümmern. Dort hat er genug zu tun, um Ordnung zu halten. Die Länder zu regieren ist nicht Pfaffensache. Heinrich lachte bitter auf. Aber damit nicht genug. Gregor VII. Gebot außerdem noch, kein Priester darf heiraten. Kein geistliches Amt darf verkauft werden. Nur der Papst hat das Recht, Bischöfe zu ernennen und ihnen als Zeichen ihrer Würde Ring und Stab zu geben. Und was tat der König? Forschte der Alte atemlos. Unser König kümmerte sich nicht weiter um den herrschsüchtigen und zänkischen Papst. Als jedoch Heinrich den Bischof von Mailand belehnen wollte, schickte ihm der Heilige Vater einen Brief. Du hast kein Recht dazu. Den Bischofsstuhl besetze ich selbst. Die widerspenstigen Fürsten horchten auf. Nun bekommt der König Streit mit dem Papst, frohlockten die Reichsverräter. Aber die deutschen Bischöfe standen ihrem Herrscher bei. Obgleich der Papst dem König drohte, ich spreche den Bann über dich, wenn du nicht bis zur nächsten Fastensynode Beweise deiner Sinnesänderung gegeben hast, gab König Heinrich nicht nach. Da war der Streit im Gange. Der König wollte oben sein und der Papst desgleichen. Da ist es klar und verständlich, dass der König das größere Recht hat, warf der Alte ein. Nun riss unserem König doch die Geduld. Er rief die 26 deutschen Bischöfe in Worms zusammen. Dort wurde die Absetzung des Papstes beschlossen. König Heinrich gebrauchte in seinem Schreiben nach Rom deutliche Worte. Ich, Heinrich, König der Deutschen, sage dir mit allen deutschen Bischöfen, steige herab vom Stuhl der Apostel für alle Zeiten, Verfluchter. Aber Gregor war ein zäher Gegner, lieber Freund. Er tat den König und seine Getreuen in den Bann und sprach alle Untertanen vom Eide der Treue und des Gehorsams los. Aber du weißt nicht, was es in Deutschland bedeutet, gebannt zu sein. Unter den räudigsten aller Hunde stehen, von allen gemieden, von allen verflucht werden. Wo ein Gebannter in der Kirche erscheint, hört der Gottesdienst auf, als sei der Teufel selbst gekommen. Er wird nicht kirchlich begraben, seine Kinder bleiben ungetauft, seine Seele gilt dem Teufel verfallen. Heinrich kümmerte sich nicht weiter um den Bannstrahl, aber die Fürsten waren Verräter. Unter ihnen wurde nun gemunkelt, um des Heils der Seele willen dürfe man keinen König haben, der im Banne sei. Gregor selbst schrieb einen Brief, in dem er den König wie einen Knecht abkanzelte. Jäh sprang der Alte von dem klobigen Schemel auf. Wie gerne wäre ich ihm zu Hilfe geeilt, dem deutschen König. Herr, ich war dabei, als des Königs Vater auf einer Kirchenversammlung in Sutri 3 Päpste auf einmal absetzen ließ. Das waren Zeiten. Niemand wagte auch nur zu niesen in der Versammlung. Hätten die deutschen Fürsten doch nur so gedacht wie du, Landsmann, entgegnete Heinrich. Er verstummte und blickte düster und sinnend auf die gefalteten Hände. Sein schönes Gesicht schien zu verfallen. Und seine Lippen zuckten, als er weitersprach. Das war das erste Mal, dass ein Papst es wagte, den König der Deutschen zu bannen. Aber es kam noch schlimmer. Die untreuen Fürsten hielten ihre Zeit für gekommen. Sie trafen sich in der Stadt Ribur und vereinbarten auf dieser Verräterversammlung, wenn Heinrich nicht innerhalb 4 Monaten vom Banne befreit ist, kann er nicht mehr unser König sein. Der Papst soll dann nach Augsburg kommen und als Schiedsrichter das Absetzungsurteil über ihn sprechen. Die Bischöfe, die noch vor wenigen Wochen die Absetzung des Papstes beschlossen hatten, fielen auch ab. Die bangten um ihre fetten Pfründen in diesem irdischen Jammertal und auch sie krochen alle vor dem Papst elendig zu Kreuze. Das war das schamloseste Stück der Reichsuntreue. Deutschland hatte seinen Herrn verraten. Aber was tat der König in diesen schweren Stunden? Fragte grollend der Alte. Um den Plänen des obersten Kirchenfürsten, will sagen Gregors, zuvorzukommen. Was sollte der König tun? Er hätte den Heiligen Vater fangen und ihn an seinem eigenen Höllenfeuer braten sollen. Sagt Ritter, tat er das? Alle hatten ihn im Stich gelassen. Fast niemand stand noch zu ihm. Dem König blieb nur noch ein einziger Ausweg übrig. Er ging mit Weib und Kind und einigen wenigen getreuen Schwertgesellen über die Alpen, um sich in Canossa als reuiger Sünder dem Papst zu Füßen zu werfen. 3 Tage lang ließ Gregor den König aller Deutschen in Schnee, Wind und Wetter stehen. Erst am 4. rief der Erzgrausame den Büßer zu sich. Es war ein kläglicher Anblick, als der König vor dem Papst im Staube lag, und manchem deutschen Ritter stieg die Wut im Herzen auf, als er die Erniedrigung des Reiches mit ansehen musste. Aber der König hatte doch klug gehandelt, denn nach seiner Ordensregel durfte der Papst als Priester dem reumütigen Sünder die Lossprechung vom Banne nicht verweigern, sonst konnte er nicht Papst bleiben. So sprach er nach langem Zögern Heinrich vom Banne frei. Wäre Heinrich nicht nach Canossa gegangen, hätte der Papst für alle Zeiten die Macht über die deutschen Könige behalten. Er brauchte sie nur zu bannen, dann mussten sie abdanken. Das deutsche Reich wäre ein Spielball in der Hand des Papstes geworden. Diese Lossprechung vom Banne geschah gestern. Ich sah sie mit an. Der Hirt war an den Herd getreten und warf neue Holzscheite in die Flammen, dass es in dem dämmerigen Raum taghell wurde. Ehrfurchtsvoll musterte nun der Greis den ritterlichen Gast. Plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. »Herr«, stammelte er, »wo ließ ich meinen Verstand? Ihr seht ihm ähnlich, dem großen König Heinrich. Ihr seid es selbst, der König der Deutschen steht vor mir.« Seine Blicke schweiften über den Tisch. Er griff den gefüllten Krug, hob ihn an und sprach, »Diesen Trunk bringe ich dir und deinem Geschlecht. Mögest du wie dein Vater aller Feinde Herr werden und des Reiches Glanz und Herrlichkeit doch noch erneuern.« König Heinrich stand auf, reichte dem Hirten die Hand und warf den Kopf in den Nacken. »Jetzt reite ich heim über die Alpen nach Deutschland. Verlasse dich darauf, diesmal bleibe ich Sieger.« Nach seiner Rückkehr schlug Heinrich den Aufstand seiner Gegner nieder. Als Gregor ihn daraufhin wieder in den Bann tat, zog er mit einem Heere nach Rom und vertrieb den Papst. Der neue Papst krönte König Heinrich zum Kaiser. Die Rechte des Kaisers gegenüber der Kirche blieben erhalten. Unter den Nachfolgern Heinrich IV. Ging der Kampf weiter. Die Macht des Papstes nahm auf Kosten der Kaisermacht ständig zu. Die deutschen Fürsten benutzten diese Zeit, sich mehr und mehr vom Kaiser unabhängig zu machen. Sie schwächten dadurch die Reichsgewalt. Die Kreuzzüge. Ein Zeichen der päpstlichen Macht waren die Kreuzzüge im 11. bis 13. Jahrhundert. Die Türken hatten Palästina, das man einst das heilige Land der Christen nannte, erobert. Der Papst forderte die Christen halt auf, das Land mit Waffengewalt der Kirche zu gewinnen. Fürsten, Ritter und Bauern aus ganz Europa folgten dieser Aufforderung, darunter auch sehr viele Deutsche. Auf dem ersten Kreuzzug wurde ein Königreich Jerusalem gegründet. Lehnsherr desselben war der Papst. Die Kreuzzüge waren Kämpfe für die Weltherrschaft einer fremden Macht, an denen selbst Kaiser teilnehmen mussten. Viel kostbares deutsches Blut ist dafür zwecklos vergossen worden. Die Türken blieben im Besitz Palästinas. Während der Kreuzzüge entwickelte sich ein reger Handel zwischen dem Morgenlande, Asien, und dem Abendlande, Europa. Städte in Oberitalien, Venedig, Genua und Deutschland, Augsburg, Nürnberg, gelangten zu hoher Blüte, weil sie an den Straßen dorthin lagen. Die Hauptkampftruppe in den Kreuzzügen waren die Ritter. Sie schlossen sich in Palästina zu festen Gemeinschaften zusammen, den Ritterorden. Der bedeutendste für Deutschland war der Deutsche Ritterorden. Die Mitglieder der Orden mussten sich verpflichten, in Armut zu leben, nicht zu heiraten und gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Wir verabschieden uns für heute. Und auf, deutsches Volk! Erwache!